uns deinen Namen. Oh, als Feuer uns deinen Namen. Oh, da ist Kraft um seinen Namen. Oh, da ist Macht, die ausgeht von seinem Namen. Oh, da sind Blitze, die ausgehen von seinem Namen. Oh, da sind Blitze, die um ihn herum ausgehen um seinen Namen. Oh. Eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und vier Gesichter hatte jedes und vier Flügel hatte jedes von ihnen. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten und die vier hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel berührten sich einer dem anderen. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Sie gingen ein jedes gerade vor sich hin. Und das war die Gestalt ihrer Gesichter, das Gesicht eines Menschen. Und das Gesicht eines Löwen und das Gesicht eines Adlers und das Gesicht eines Stieres hatten die vier. Und ihre Flügel waren nach oben ausgespannt. Jedes hatte zwei, die sich einer mit dem anderen berührten. Und zwei ihre Leiber bedeckten und sie gingen ein jeder gerade vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte. Dahin gingen sie, sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und mitten zwischen den lebendigen Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen, Wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebendigen Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz. Und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Oh, das sind Blitze der Kraft, die hervorgehen aus dem Feuer. Das sind Blitze der Kraft, die hervorgehen direkt aus der Gegenwart Gottes. Direkt aus der Gegenwart von Jesus. Das sind Blitze der Kraft, Blitze der Wunder, die hervorgehen heute. Blitze der Berufung, Blitze der Bevollmächtigung. Oh, Blitze, oh, Blitze, oh, Blitze, Blitze, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, das sind Blitze, die hervorgehen, oh, Blitze der Bevollmächtigung, oh, Blitze der Bevollmächtigung, Blitze der Bevollmächtigung, oh, Jesus, oh, Blitze der Bevollmächtigung, oh, Blitze der Bevollmächtigung, oh, Jesus. Ah, jemand ist hier heute Morgen. Ich brauche mehr Mikrofon. Jemand ist hier heute Morgen und du hast wirklich diese konkrete Frage in deinem Herzen in Bezug auf deine Berufung. Und da ist diese Verwirrung in deinem Herzen oder Unklarheit einfach in Bezug auf deine Berufung, wo es lang geht, wie der Weg geht. Aber Gott möchte dich heute Morgen berühren. In seiner Gegenwart ist Klarheit, in seiner Gegenwart ist auch Bevollmächtigung für den Weg, den du gehen sollst, Bevollmächtigung für die Berufung, die auf deinem Leben liegt. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Gott möchte dir begegnen, Gott möchte dich berühren. Das sind Blitze, die ausgehen vom Thron Gottes, Blitze der Bevollmächtigung, Blitze der Klarheit. Oh, Blitze der Klarheit. Oh, Blitze der Klarheit. Oh, Blitze der Klarheit. Blitze der Klarheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Blitze der Klarheit. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Blitze der Kraft. Oh, es ist die Kraft Gottes, die dich ruft. Oh, es ist die Kraft Gottes, die dich ruft. Oh, es ist die Kraft Gottes, die dich ruft. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Hey, oh. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Streck deine Hände aus. Oh, streck deine Hände aus. Oh, Feuer, Kraft. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Feuer. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Kosche karamando korabasia la la bashikara. Hey karalamanda karalabasa karalala no no korabasi karalala. Hey karalalalalalalala. Oh karalamasa karalamashi karalalalala. Oh karalamasa karal. Oh, das sind Blitze der Freisetzung, Blitze der Befreiung. Halleluja. Oh, schreck dich aus. Wenn du Befreiung brauchst in deiner Seele, heute Morgen ist deine Kraft hier, um dich freizusetzen. Oh, Blitze, die ausgehen vom Feuer Gottes. Blitze, die ausgehen von seinem Thron. Freiheit, wo der Geist des Herrn ist. Halleluja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Karamando korabasi kalalando korabasi alalamashi karararararara. Oh, shekaramando korabasi alalala. Eh, karalamando korabasi alamashi karalala. Eh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Halleluja, Halleluja. Ich habe jemanden gesehen und du bist hier heute Morgen und du hast ein Hüftproblem und wegen diesem Hüftproblem kannst du nicht mehr so gut laufen, geschweige denn rennen. Und ich sehe wirklich diesen Blitz,

Preis den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Pfingsten ist doch erst nächsten Sonntag, oder? Nächstes Wochenende ist Pfingstwochenende. Halleluja, wir sind schon mittendrin. Preis den Herrn, danke Jesus. Er gießt seinen Geist aus. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, während du zum Platz gehst. Er gießt seinen Geist aus. Halleluja. Er gießt seinen Geist aus. Oh, glory. Halleluja. Oh, halleluja. Preist den Herrn, was für eine Zeit, in der wir leben. Halleluja. Gott ist so mächtig am Wirken überall. Danke, Jesus. Oh, so gut, dass ihr da seid. Halleluja. Dass ihr nicht über den Brückentag in Urlaub gefahren seid. Ich weiß, einige sind im Urlaub, aber schön, dass ihr da seid. Preist den Herrn. Ich hatte wirklich eine gewaltige Zeit jetzt, dank eurer Gebete, auch in Coburg die letzten zwei Tage. Wir hatten 4 Gottesdienste die letzten zwei Tage, gestern 2, vorgestern 2 Herrlichkeitsgottesdienste. Und es war wirklich Hammer. Vielen Dank für eure Gebete. Wir haben ein paar Fotos auch von Coburg für euch mitgebracht. Es sind gewaltige Wunder passiert auch. Ja, das war da die Church. Genau, ihr könnt einfach eins nach dem anderen so durchgehen. Genau, das war da die Gemeinde. Wirklich total hungrige Leute, total ausgestreckt nach Gott. Preist den Herrn, danke Jesus. Und sind wirklich, ja, weiter, genau. Ja, okay. Genau, ja, das war gestern, das war stark. Gestern Nachmittag hat Gott seine Vaterliebe so stark auf jeden ausgegossen. Wir haben jedem die Hand aufgelegt. Nachmittags waren es nicht ganz so viele Leute, dann ging das. Und es war wirklich mega, wie Gott seinen Geist ausgegossen hat auf jeden Einzelnen. Halleluja, Amen. Das ist mein Lieblingsbild. Sabrina war auch mit dabei und Svetlana und David und Joe. Und es war ein super Team. Ja, dieser Mann zum Beispiel, der hatte, halt nicht ganz so schnell, muss ich was dazu sagen. Dieser Mann, der hat aufgrund von Sachen bei der Arbeit, er hat irgendwie, ich weiß nicht genau, was er gearbeitet hat. Auf jeden Fall hat er so stark abgenutzte Knie gehabt und Knorpelschaden oder was. Er konnte nicht mehr aufstehen ohne Hilfe, ja, also aus dem Sitzen konnte er nicht mehr aufstehen ohne Hilfe. Und seine Frau hatte schon sich darum gekümmert, dass er eine medizinische Aufstehhilfe bekommt. Er ist noch nicht so alt, wie du siehst, ja, vielleicht um die 50 oder so, ich weiß es nicht genau, dass er eine Aufstehhilfe bekommt. Und als wir die Herrlichkeit Gottes aktiviert haben, hat Gott ihn so mächtig berührt. Und hier hat er dann demonstriert, wie er auf und ab ging, in die Hocke, in die Knie, keinerlei Schmerzen mehr, keinerlei Probleme mehr. Halleluja, Gott hat ihn komplett geheilt. Preist den Herrn. Nächstes Bild. Ja, diese Frau, die ist geheilt worden von einer Blasenschwäche, was sehr, sehr unangenehm war. Das war so, dass sie nicht mehr rennen konnte, weil immer wenn sie gerannt hat, dann hat sie Urin verloren. Und sie hat es getestet, sie ist rumgerannt im ganzen Raum und hat hier dann später Zeugnis gegeben und sie ist komplett geheilt. Preist den Herrn. Halleluja. Dieser Mann, das war auch stark, ein jüngerer Mann, der hat von Geburt an hat er eine Schielfehlstellung der Augen gehabt. Und manche von euch kennen diese Geschichte, bei diesen Schielaugen ist es oft so, dass ein Auge immer so zur Seite zuckt, ja, immer so rausbricht. Und hier hinter ihm steht sein Vater und er hat es bezeugt, da haben wir die Herrlichkeit aktiviert, das war am Freitagabend und das Auge ist komplett, steht komplett still, steht komplett klar. Am Samstag habe ich nochmal mit ihm gesprochen, es ist immer noch genauso, Gott hat ihn komplett geheilt. Halleluja, es war von Geburt an. Preist den Herrn. Was haben wir noch? Ja, diese Frau, die hatte eine Operation in der linken Schulter gehabt und nach dieser Operation verschiedene Komplikationen und deswegen konnte sie ihren Arm nur halb hochheben und da habe ich kurz für sie gebetet und dann habe ich ihr gesagt, hey, beide Arme hoch und dann gingen beide Arme genau gleich und sie war vollkommen überrascht, das war für mich das Beste daran, sie war so dermaßen überrascht, sie hat mich total überrascht angeguckt und dann hat sie mich stürmisch umarmt und Gott hat sie komplett geheilt, Halleluja, das ist glaube ich eine ukrainische Frau war das. Diese Frau ist von einem Karpaltunnelsyndrom geheilt worden. Das heißt, sie hatte keine Kraft in der Hand und Taubheit und Schmerzen in der Hand seit vielen Jahren. Und ich mache immer diesen Krafttest dann, ja, vorher, nachher. Sie hatte vorher, also immer diesen, mit diesen Händen, mit diesen Fingern und dann den Finger durch, ja. Vorher hatte sie kaum Kraft, ist der Finger durchgerutscht. Und danach habe ich sie die ganze Bühne entlang gezogen und sie hat so viel Kraft gehabt in der Hand. Das war auch ein kreatives Wunder. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Weiter geht's. Bei dem jungen Mann weiß ich gar nicht mehr, was da passiert war. Der hatte die Handgelenke waren nicht richtig beweglich und immer so ein Knacken drin, genau, und Schmerzen, und Gott hat ihn komplett geheilt. Und sein Bruder, das war auch stark, da haben wir glaube ich kein Bild, aber sein Bruder, haben wir doch ein Bild, aber ich glaube nicht da, sein Bruder hatte einen Fahrradunfall gehabt und aufgrund von diesem Fahrradunfall war der Zahn, einer der Vorderzähne war erstens tot und zweitens stand er 4 Millimeter nach vorne. 4 Millimeter, das ist ganz schön viel, 4 Millimeter, das ist fast ein halber Zentimeter. Und Gott hat den Zahn übernatürlich zurückgeschoben. Kannst du dir das vorstellen? Halleluja, Amen, ein kreatives Wunder. Preis den Herrn. Haben wir noch irgendwas? Ja, dieser Mann hat auch ein gewaltiges Wunder erlebt. Er hatte 2,5 Jahre, das sieht ein bisschen komisch aus, das Bild, aber was ich da mit dem mache. Aber nein, der hat einfach demonstriert. Er konnte 2,5 Jahre lang, hat er extrem Probleme im Schultergelenk gehabt, konnte es nicht richtig bewegen und so weiter. Und hier demonstriert er, wie er hier so nach hinten geht, nach oben geht, all die Bewegungen macht, völlig, völlig beschwerdefrei. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Bei der Frau weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist, aber war sicher auch gut. Nackenprobleme, okay, preis den Herrn. Wir haben nicht von allen Sachen Bilder. Ein Mann zum Beispiel, der war 10 Jahre schwerhörig und Gott hat ein Ohr, die beiden Ohren waren unterschiedlich schwerhörig und Gott hat ein Ohr nach dem anderen angeglichen, bis er auf beiden Ohren klar gehört hat. Und dann sagt er zu seiner Frau, sag mal, haben die hier die Lautstärke lauter gestellt oder was? Preist den Herrn. Das ist doch stark. Das war auch stark. Eine junge Frau, ich hatte ein Wort der Erkenntnis gehabt, die hatte Skoliose in der unteren Wirbelsäule und hinter ihr steht eine Ärztin. Das ist eine Ärztin, die es auch sehr genau genommen hat. Ich habe zu ihr gesagt, schau dir genau die Skoliose, schau dir den Rücken an vorher. Ja, sie hat es untersucht, sie hat es genau gesagt. Sie hat gesagt, ja, die Hüfte steht unterschiedlich, 1 Zentimeter unterschiedlich, Skoliose, kann man feststellen. Und dann habe ich für die junge Frau gebetet. Die ist auch Lobpreisleiterin da in der Gemeinde. Und dann hat sie es nochmal getestet, auch ganz genau, erstmal bücken und alles, ich weiß gar nicht, was sie alles gemacht hat, alles gecheckt und hat gesagt, jetzt ist nichts mehr festzustellen von der Skoliose. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst, dann muss es so sein. Preist den Herrn. Halleluja. Haben wir noch was? Genau. Wie wundervoll ist Coburg denn bitte? Das war die Postkarte, die im Hotel am Tresen lag. Preist den Herrn, als ich eingecheckt habe. Preist den Herrn, das war schon prophetisch für das Ganze, was passiert. Waren noch einige starke Wunder. Eine Sache, Svetlana hat für eine Frau gebetet, die hatte X-Beine, also so die Fehlstellung. Und Svetlana hat für sie gebetet und während sie gebetet hat, haben beide gehört, wie es 4-mal geknackt hat in den Knien. Und danach waren die Knie gerader, ja, einfach so die Stellung bereinigt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Eine andere Frau, das war auch stark, die hatte eine Sprunggelenksfraktur gehabt und Bänderriss und Metall im Fußgelenk einoperiert und dadurch Bewegungseinschränkungen und ständige Schmerzen. Und Gott hat sie komplett befreit, sie konnte alles wieder normal bewegen. Auch da, wo vorher das Metall sie gehindert hatte, konnte alles wieder normal bewegen, keine Beschwerden mehr. Preist den Herrn. Halleluja. Eine andere Frau hatte vor 6 Jahren sich bei einem Sturz das Knie angebrochen und seither immer Schmerzen beim Laufen, beim Sitzen und beim Liegen. Und Gott hat sie komplett geheilt. Sie ist rumgesprungen und hat demonstriert, ich bin komplett geheilt. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Noch viele andere Sachen. Mehrere Knie, wo Knorpel zurückgegangen war, wo Arthrose war, komplett geheilt. Sehprobleme geheilt. Bei Leuten, eine Frau, da, ich weiß nicht, ob wir da noch, nee, haben wir es nicht mehr. Das waren alle Bilder, ja, genau. Aber da haben wir, glaube ich, auch ein Foto von der Frau, die dann wieder auf die Nähe lesen konnte. Die hat es dann demonstriert mit der Bibel und so. Also, es war eine Hammer Zeit in der Gegenwart Gottes, so viele Wunder und vor allen Dingen auch diese Ausgießung des Geistes war wirklich enorm, es war echt enorm. Wir haben wirklich in den vier Gottesdiensten habe ich alles reingebuttert, ja, Liebesausgießung, Aktivierungen, kreativen Wunder, Aktivierungen, Zeitwundern, ungewöhnliche Wunder, Tücher gesegnet, Feuertunnel, alles drum und dran. Also sie haben wirklich die volle Dosis gekriegt, Halleluja. Preis den Herrn, Halleluja. Danke, Jesus. Also, vielen Dank für eure Gebete. Ich bin heute Nacht um 1 zu Hause gut angekommen, nach einer kurzen Fahrt nach Hause. Ich bin zwar nicht versetzt worden, wie wir es eigentlich freigesetzt hatten, aber es kommt noch. Preis den Herrn. Aber es war fast Versetzung, so schnell wie ich fahren konnte. Grenzte es an Versetzung. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr Lieben, seid ihr gespannt auf das, was Gott euch heute Morgen sagen will. Amen. Halleluja. Wir sind so dankbar, dass heute Pastor Isaac und mit seinem Team aus Frankfurt hier ist, von der All Nations Church. Eigentlich sollte er heute mit seinem Vater kommen, Bruder Jün, aber der kann leider nicht da sein. Er wird es gleich noch kurz berichten. Seine Frau ist gerade, also Mama Deling ist gerade im Krankenhaus wieder. Sie hatte eine Hüft-OP. Und da ist was schief gelaufen bei dieser Hüft-OP. Das Gelenk ist in der Hüfte gebrochen und sie mussten es nochmal operieren. Und deswegen ist er jetzt gerade bei ihr. Und deswegen hat er kurzfristig absagen müssen. Aber ich glaube, er hat einen würdigen Vertreter geschickt. Amen. Halleluja. Wir sind so dankbar einfach für die Verbindung zu euch, zur ganzen Familie. Und es ist wunderbar, was ihr macht in Frankfurt. Auch die Gemeinde ist wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Sie haben ein eigenes Gebäude gekauft. Das ist wirklich der Hammer. Einfach der Dienst, den sie da haben und den sie tun. Und nicht nur da, sondern weltweit. Auch überall mit Back to Jerusalem und so weiter. Also, hört gut zu, was der Heilige Geist euch durch Pastor Isaac Liu heute Nachmittag sagen möchte. Amen. Amen. Komm, Pastor Isaac. Halleluja. Preach the word. Halleluja. Feel free. Halleluja. Ich habe schon zu ihm gesagt, er braucht keine Übersetzung, also kann er doppelt so viel predigen wie sein Vater. Halleluja. So wunderbar. Kannst du das Mikro nehmen? Ein wunderschöner guten Morgen. Wow, es ist herrlich. Es ist wirklich jedes Mal sehr, sehr heilsam, hier zu sein. Und ich freue mich wirklich, jedes Mal auch schon hier in Filderstadt reinzufahren, selbst im Hotel. Ich meine, die sind ja noch nicht gläubig, aber vor allem im Hotel spüre ich ja eine Gegenwart. Auch Kinga und Joshua, die zum ersten Mal dabei sind, die haben gesagt, heute im Hotel, im Lobby, sie haben schon Engel gesehen. Und ich sage, wow, die sind Träger Gottes Herrlichkeit. Und liebe Grüße von meinem Papa. Und gestern saß ich am Mittag noch zusammen und haben zusammen gegessen. Und er hat für mich gebetet. Und ich sage, mein Sohn, das kriegst du schon hin. Und geh hin und predige das Wort, das, was der Herr dir ins Herz hingelegt hat. Und ja, meine Mutter hatte vor 3 Wochen eine Hüft-OP. Und weil durch eine falsche Bewegung ist es gebrochen, dann muss das noch einmal operiert werden. Und das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und voraussichtlich, jetzt kommenden Dienstag, wird Mama entlassen für 40 Tage betreutes Wohnheim und hinterher noch 3 Wochen Reha. Und ja, mein Vater ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Ehemann. Und normalerweise die Besucherzeit ist immer von 3 bis 6 und jeden Morgen ist er schon um 8 Uhr da. Die lassen ihn nicht rein und er sagt, kein Problem, ich warte. Und jetzt haben sie die Besucherzeit für ihn um 1 Uhr. Und vorgezogen. Und ich sage, Papa, was machst du von 8 bis 11, bis 1? Ich sage, ach, ich sitze in der Lobby, ich bete, ich lächle die Menschen zu und ich singe. Nebenbei mache ich mein Zoom-Telefonat mit den Geschwistern aus China und in den Nahosten. Ja, und deswegen gestern Mittag war ich mit ihnen zusammen essen. Ich habe ihn gezwungen, zweimal, also Nozi-Restaurant, also Nozi von den Fischfilet, habe ich ihn gezwungen, ich sage, Papa, du isst bitte 2 Portionen. Und du musst stark sein, du musst auf dich aufpassen, damit du auf Mama aufpassen kannst. Und ja, also ganz, ganz herzliche Grüße vom Papa. Und die Geschwister beten mit. Und dann, mein Vater hat mir wirklich fröhlich immer wieder berichtet, jeden Tag, welcher Psalm er an dem Tag wieder mit Mama gelesen hat, weil er im Krankenhaus, Markus Krankenhaus in Frankfurt, und die haben auch eine Kapelle. Und zweimal am Tag geht er mit der Mutter dorthin, um im Gotteshaus zu sein und mit meiner Mutter zusammen Psalm zu lesen. Lukas Evangelium 14, da lesen wir, das sagt, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis unter jedem Verlorenen nach, bis er es findet. Und mein Vater sagt zu mir, mein Sohn, das ist meine Aufgabe, das ist mein Dienst, das ist mein Pastoraldienst zur Zeit, deiner Mama als eine Schafe nachzugehen, um sie zu kümmern. Dann fing ich an zu weinen. Ich sage, wow, ein Mann Gottes, der dir 50 Jahre lang gedient hat, überall weltweit. Und ich bin zurzeit wirklich dabei, um alle Termine abzusagen. Und da habe ich auch mit Pastor Georg und Irina telefoniert. Das heißt, tut mir wirklich, habe mich fünfmal mich entschuldigt, dass der Papa nicht kommen kann. Und dann das mache ich auch jetzt mit auch allen anderen. Und dass Papa nicht kommen kann. Und Papa sagt, ach mein Sohn, nicht schlimm, der Herr ist mit dir. Du findest schon die richtigen Worte, um die Termine abzusagen. Und wir sind noch jung, unser Leben lang werden wir noch dem Herrn dienen. Es eilt nicht in ein oder zwei Tage, um dem Dienst nachzugehen, sondern unser Leben, unser Tag, aber auch unsere Nacht gehört dem Herrn. Wir wollen ihm dienen. Und ich habe eine Predigt eigentlich vorbereitet, heißt, der Herr freut sich über uns. Und da habe ich immer den Gesichter von Pastor Irina vor mir. Und ich habe auch ein Ehepaar mitgenommen. Stell mal bitte kurz auf. Kinga und Josua. Kinga ist ein schwäbisches Mädel aus Backnang. Und vor 7, 8 Jahren hat sie sich bekehrt. Und jetzt seit 3, 4 Jahren studiert sie Theologie und möchte auch Pastoren werden. Und das Herz brennt für Jesus. Es ist wirklich wunderschön, ursprünglich aus Ungarn. Und Josua, du kommst aus Hessen, ne? Genau, aus der Odenwald. Aus Odenwald und arbeitet hier in einer Roboterfirma. Der einzige Roboterfirma in Europa. Ich glaube zurzeit auch sehr eng mit China zusammen. So der Herr will, vielleicht irgendwann gehen Sie nach Shanghai, nach China. Das heißt, wir bereiten jetzt Missionaren vor für die Nationen. Preis dem Herrn. Und sie waren jetzt, also seit einem Jahr sind sie verheiratet. Vor kurzem im April waren sie in Kalifornien. In Redding, bei Bill Johnson, aber auch in nördlicher Region, wo John G. Lake herkommt. Ich glaube, vor kurzem hatte Pastor Georg auch über John G. Lake gesprochen, den Heilungsevangelist in der Vergangenheit. Und die beiden waren mehrere Wochen dort, das Herz war voll und haben Feuer empfangen, Freude. Ich glaube, Kinga hat auf der Bibelschule mit Freude, dass sein hier Mitmenschen mitgeteilt, das, was sie dort erlebt hat. Und dann kommen die depressiven Rückmeldungen, die Feedback und die Kommentare. Und dann habe ich gesagt, erzähl die Menschen nicht mehr, die das nicht verstehen, sondern es gibt Menschen, die verstehen. Und dort, wo es Feuer brennt, dort, wo das Wasser sprudelt, und dort gehen wir hin, um mehr zu empfangen, um dem Herrn zu dienen. Und wir haben... Genau, am Mittwoch haben wir uns getroffen, mehrere Stunden haben wir ausgetauscht, das, was der Herr getan hat. Da habe ich spontan gesagt, ich weiß, wo ihr noch mehr Feuer bekommen können, noch mehr Salbung. Vielleicht wird Pastor Georg und Irina ihre Hand noch auf euch legen und für euch segnen, dass das Feuer und dass diese Salbung noch mehr brennt. Und deswegen sind sie zum ersten Mal hier in diesem Haus. Und gestern Abend habe ich auch viel von der Glory Life Schule Donnerstags erzählt. Ja, ich glaube, das ist gut. Theologie zu studieren ist gut, aber manche Menschen verlieren ihren Glauben während des Theologiestudiums. Und es gibt Bibelschule, es gibt Training, wo das Feuer und auch gefordert wird und dass wir brennen für Jesus. Ich wurde gefragt, auch gestern, später Abend, Isaac, was predigst du morgen? Da habe ich gesagt, ich werde predigen, der Herr freut sich über uns. Aber als ich ins Zimmer kam, habe ich mich hingesetzt habe ich eine Reflexion gemacht. Auch Reflexion, was ich hier schon alles empfangen habe. Durch die Jahre. Da habe ich gesagt, ach, ich muss eine neue Predigt schreiben. Wirklich, ich habe so viel von diesem Haus, von den Pastoren empfangen unter jenen vergangenen Jahren. Und es war nicht immer direkt von Predigt, sondern alles. Von der Freude, von den Nächten, und tief in der Nacht, dass wir noch Butterbrezel gegessen haben, Salat, was ja, die Schwester ja, vorbereitet hat. Und dann durch die Gebete, durch die Freude, durch die, auch besonders auch durch die Lobpreiszeit. Und das war wirklich heilsam für mich. Und das habe ich gestern Abend bin ich um 10 ins Zimmer gekommen, bis 3 Uhr. Ich saß da, ich habe mich gefreut. Und das war wirklich auch wirklich wunderschön. Ich saß da, habe ich geschrieben. Und das, was mein Herz empfangen hat, für meinen Dienst, ich empfangen durfte von diesem Haus. Und das ist auch meistens auch nichts Neues, aber ich möchte einfach eine Zusammenfassung uns weitergeben und das, was ich empfangen habe, das, was auch dadurch mein Dienst, unser Dienst gesegnet wurde und dadurch, denke ich, auch wird auch ein Segen für viel von uns. Und mit 5 wurde ich schon von der Gemeinde in China in eine Dorfgemeinde gesegnet. Ich sage, du bist jetzt ein Mann über 5. Das gibt es in der Bibel, wo Mose, also ein Mann über 1000, über 100. Und dann, weil ich, als ich mit 5 Jahren habe ich 5 meiner Freunde zu Jesus geführt, dann die Ältesten sagen, so jetzt, du bist ein Mann über 5. Und mit 8 wurde ich getauft im Winter im Fluss in der Nacht. Und das habe ich schon ein paar Mal hier erzählt. Mit 9 hat mein Vater schon angefangen, mich zu, ja, freundlich zu zwingen und die Bibel auswendig zu lernen. Jeden Tag ein Kapitel. Wirklich, jeden Tag ein Kapitel. Ich musste viel, viel Bibel auswendig lernen. Und wenn ich nicht konnte, sagt mein Vater zu mir, dann darfst du fasten. Das heißt, es gibt nichts zum Essen. So mit 10. Mit 10 hat mein Vater mitgenommen in ein Leitertraining, also in den Bergen, in wirklich buchstäblich Berghöhle. Und dort, wo er viele Pastoren trainiert hat. Ich hatte Ehre, dort auch dort zu sein. Da wurde ich auch vom Heiligen Geist getauft. Und mit 11 hat mein Vater zu mir gesagt, jetzt, mein Sohn, es reicht oder es ist genug. Du hast viel Bibel auswendig gelernt, wurde vom Heiligen Geist getauft. Jetzt gehst du hin, von Dörfer zu Dörfer das Evangelium zu predigen. Also ich habe früh angefangen, auch einen Missionsdienst zu machen. Ich kenne noch Leute, die Missionare jetzt im Nahosten. Ich war 11, die waren schon ein bisschen älter, 20, 30. Die haben buchstäblich mich auf ihre Schulter getragen, stundenlang, und um in verschiedenen Dörfer anzukommen, um zu predigen. Und ja, das war mein Mercedes. Und ohne zu übertreiben, mein Vater, als er jung war, er hatte immer 2 Fahrradfahrer gehabt, die immer in Abwechsel ihn gefahren haben, um von B nach A nach B zu kommen, um überall zu predigen. Damals gab es noch kein Auto, aber Fahrrad gibt es ganz viel in China. Und mit 12 wurden meine Eltern beide wieder wegen ihren Glaubenswillen verhaftet, landen im Gefängnis und ich lebte auf der Straße mit meiner Schwester. So muss ich mit 12 Jahren schon angefangen, Verantwortung zu übernehmen für meine Schwester, auf sie aufzupassen und sie zu versorgen. Mit 15 als ich 15 Jahre alt war, ist mein Vater nach Deutschland gekommen. Und wir haben 2 Jahre lang in Burma, in Thailand gelebt, als Flüchtling. Oder mein Vater, 2 Jahre lang in ein fremdes Land. Das heißt, meine Schwester war 6 Jahre jünger, meine Mutter war alleine und in ein fremdes Land, eine fremde Sprache, fremde Kultur. Wir kannten niemanden und wir haben wirklich dort gelebt, sehr, sehr arm. Und ich musste ein kleiner Mann zu Hause spielen, ein großer Bruder. In China, es gibt ein Sprichwort, heißt, wenn der Vater nicht daheim ist, dann ist der älteste Sohn der Vater. im Jugendjahr musste ich immer wieder auch eine Rolle der Beschützer, der Verteidiger und übernehmen. Und selbst als wir nach Deutschland gekommen sind und mit kurz vor meinem 18. Lebensjahr und eine Woche später, also eine Woche haben wir in Flüchtlingsheim in Gießen gewohnt, durch ein Wunder. Wirklich, Gott hat Gunst mit uns. Eine Woche später haben wir schon deutsche Pässe gekriegt. Heute gibt's das nicht mehr. Ja. Und wir haben leben und wir sind dankbar. Und da habe ich angefangen mit der AVC-Aktion für verfolgte Christen überall unterwegs zu sein, zu predigen. Habe ich ungefähr gerechnet. Und bis jetzt mit AVC, mit meinem Vater, auch alleine, bestimmt 400-500 Gemeinden besucht. Überall in Altersheim, Jugendstunde, Bibelstunde und gepredigt und gedient. Und auch mit meinem Vater in den vergangenen Jahren bestimmt 40-50 Länder bereist und das Evangelium gepredigt. Worauf ich hin möchte, ist, sehr schleichend habe ich dann gemerkt, ich arbeite nur noch für den Herrn. Aber immer wieder mit dem Herrn. Dienst am Herrn wird immer mehr eine Arbeit für mich. Ich habe das geliebt, unterwegs zu sein, aber ich habe auch geliebt, diese Abenteuer, diese immer neue Ort und neue Menschen, neue Erfahrungen. Und irgendwann ist es genauso gut wie der Herr selbst. Beziehungsweise das Thema für heute, das ich sprechen möchte, ist ein kindlicher Glaube. Ja, zurück zu den kindlichen Glauben, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir angefangen haben. Und ich habe natürlich viel, viel Zeit verbracht und war ich damit beschäftigt, wie ich noch besser, noch mehr Menschen dienen kann und für Gott arbeiten kann. Noch viel mehr, also noch mehr Termine anzunehmen, noch mehr unterwegs zu sein, für Gott, um Menschen zu kümmern und die Probleme zu lösen und einfach ein bisschen Gott zu spielen. Überall ein bisschen. Und ich muss wirklich auch sagen, das ist wirklich, heute Morgen ist eine Reflexion, was ich hatte, eine Reise mit Gott, die nicht einfach war, aber jetzt wirklich heilsam ist. Ich freue mich. Nämlich, der Dienst läuft gut. Ich habe übersetzt, mein Papa, ich kenne die Geschichte sowieso schon auswendig. Mein Vater anfängt, dann weiß ich schon, wo er hin möchte. Und habe ich ab und zu mal auch ein bisschen meine eigenen Sätze rangepackt. Das habt ihr auch mitgekriegt. Aber ihr habt auch nichts dazu gesagt. Gut, Pastor Georg versteht auch ein bisschen Chinesisch und hat immer freundlich mitgefreut. Dienste läuft eigentlich gut. Menschen sind auch einigermaßen zufrieden mit uns. Und langsam habe ich aber gemerkt, das alles kann ich auch hinkriegen, auch tun, auch ein bisschen ohne Gott. Auch ein bisschen da und dort ein bisschen sprechen und da und dort ein bisschen dienen und mitgestalten. Man muss gar nicht so hart beten, man muss gar nicht so hart Bibel lesen, man muss gar nicht so Gott hart hinhören. Gott, was möchtest du? Ach, das läuft auch so ein bisschen ohne Gott. Vielleicht auch ein bisschen mehr ohne Gott. Es funktioniert auch, ohne wirklich zu beten, ohne wirklich die Führung des Heiligen Geistes zu folgen, ohne tiefer in das Wort Gottes zu gehen. Ohne wirklich in Feuer und Flamme für den Herrn zu brennen. Ohne wirklich 100% heilig, richtig und rein vom Gott zu leben. Ohne Gott zu richtig zu hören. Ah, so ungefähr, oh, das passt. Sondern einfach auf eigene Kraft, aus eigener Kraft, eigener Klugheit, eigener menschlicher Vernunft. Ach, so macht man bei den Schwaben. Und so machen wir in Deutschland, das wird schon passen. Das gehört sich dazu. Ich liebe den Herrn, aber ich liebe auch ein bisschen oder ein bisschen mehr das, was ich eigentlich tue. Die Beschäftigung, fast gleich. Ich liebe den Herrn, aber ich liebe auch meine Arbeit. meiner Beschäftigtsein. Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, sagt Gottes Wort. Entweder dem Herrn oder dem Mammon. Es ist ein Götzendienst, eine Gottlästerung hinterher, wenn ich das überlegte. So manchmal sogar etwas liebe ich es sogar mehr, den Dienst, als Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich so allein diese Erfahrungen gemacht habe oder immer noch auf die Reise bin oder vielleicht kann ich einige auch bestätigen. Und immer mehr spüre ich, ich bin verloren. Meine Seele ist korrupt. Mein Herz ist geteilt. Mein Fokus ist ein bisschen gottlos geworden. Es gibt nicht ein bisschen gottlos. Entweder Gott oder gottlos. Meine Liebe ist voller mit Bedingungen zu Gott. Meine Sicht wird immer schwammig. Und meine Ohren sind mehr verstopft. Auch meine Gedanken sind meine Gebete wurden sehr formal. Man weiß, von Kind auf, man hat gelernt, wie man vorerst betet, wie man in verschiedenen Situationen ein Gebet spricht. Pastor Michael Brodeur, und er ist auch der Mentor für Jesus Culture, also auch in der Musik, die manchmal gesungen wird, auch in Sacramento, Redding in Kalifornien. Und das, in meiner Zeit in Redding, er war mein Mentor. Er wirkte so wie ein Vater für mich. Und er hatte mich in Frankfurt ein paar Mal besucht. Er hat mir einmal gesagt, Isaac, ich war in Hawaii auf einer Pastorenkonferenz. Ich wurde eingeladen als Sprecher. Und das war so wie eine Sporthalle. Der Bühne war in der Mitte. Und wir haben Lobpreis gemacht und Musik und so weiter, unser Programm nachgegangen. Und plötzlich habe ich eine verführerische Frau auf der Bühne gesehen, der verführerisch so sich bewegt hat und getanzt hat. Und in dem Moment wurde meine Seele so sehr bestürzt. Und ich habe sofort Buße getan. Ich sage, und dann noch was. Diese Frau hat eine riesengroße Bahn oder Schild. Da steht Ministry, Dienste. Und dann wurde dieser Pastor, Michael Brodeur, plötzlich wach im Geist. Ich sage, Herr, es tut mir leid. Vergib mir, dass ich meine Dienste und meine Dienste für Gott als Götze und gemacht habe, statt mit dem Herrn zu gehen. Und oft machen wir Dinge für den Herrn. Und wirklich, mein Herz ist durch diese Reise durchgegangen. Mein Herz beginnt wirklich nach Gott zu schreien, nach Gott selbst zu hungern. Ich sage, Gott, es stimmt was nicht. Und so Menschen sagen so, Pastor Isaac, ist manchmal innerlich schreie ich, sage, hör auf, das zu mir zu sagen. Ich habe sogar aufgehört, der große Pastor nachzugehen. Wie kann ich ein kleiner Pastorlein zu sein? Mein Herz beginnt, nach Gott zu schreien, Zeit mit ihm zu verbringen, in sein Wort ihm zu begegnen. Nicht nur für eine Predigt vorbereiten, manchmal auch so, oh, coole Bibelstelle, ach, schnell aufschreiben für nächsten Sonntag, für die Bibelstunde. Nein, ich sage, Herr, ich nehme dieses Wort für mich, für meine Seele, für mein Herz und für meinen Wander dir hinterher. Ein Gebet, Gott zu suchen und wieder zu fassen, Gott selbst in mir zunehmen zu lassen, wachsen zu lassen. Einfach ihn lieb haben und ihn zu besingen. Ich liebe die Lieder von Pastor Irena. Man spürt, das ist original. Das ist original, das ist aus dem Herzen. Das kann man nicht einfach so, ich schreibe jetzt ein Lied. Es ist aus der Intimität, aus dem Verrücktsein nach Liebe des Vaters geborene Texte und Melodien. Und ich singe sehr oft unter der Dusche. Ja, unter der Dusche. Weil das Gute ist, unter der Dusche, man kann singen, man kann weinen und dahinterher merkt niemand. Oh, mein Auge ein bisschen feucht. Oh, das war die Dusche. Wasser war zu heiß. Mein Herz fing danach zu schreien, vor ihm zu beugen. Wieder nicht nur zu tanzen, nicht zu jubeln, sondern Herr, ich beuge mich auch allein. Jemand in Zimmerlein, Tür hinter mir geschlossen und such deine selbst allein. Sag, Papa, ich beuge mich vor dir. Mit erhobenen Händen, mit erhobenen Stimmen. Ich liebe dich, ich brauche dich. Ich kann ohne dich wirklich nicht leben. Ich bin verloren. Ich habe unreine Leben, ich habe unreinem Herzen. Ich lebe in einer Folge mit unreinem Leben, unreinem Herzen. Herr, rette du mich. Mein Herz scheint danach, Gott zu umarmen, aber auch seine Umarmen zu spüren. Aber wirklich auch im Körper. Um ihn zu küssen. Das ist überhaupt nicht typisch chinesisch. Ich meine, ich bin mit einem Brasilianer verheiratet. Da habe ich auch etwas adoptiert. Ja. Ein bisschen emotionell zu sein, das tut gut. Ein hohes Lied zu verstehen. Er küsste mich mit seinem Kuss und er ist wunderschön. Nicht nur, er ist mächtig, er ist heilig, er wohnt im unzugänglichen Licht, sondern er ist wunderschön. Er ist mein Bräutigam. Ich liebe ihn. Wirklich, es ist so eine sprudelnde Sehnsucht. Gott, ich möchte nicht nur immer eine Predigt vorbereiten und Ansprache vorbereiten, sondern ich möchte wirklich nach deiner Liebe, nach deiner Freundlichkeit nachsinnen. Einfach in der Luft starren und aus dem Fenster und in den Wald spazieren zu gehen, auch einfach allein mit Gott. Ich sage, Gott, ich genieße die Zeit mit dir. Die Stille. Sage, Herr, Es gibt so viel zu tun und so viel, die Armen habt ihr alle Zeiten. Warum dieser verschwenderische Duft und das Salbeöl an Jesus? Die Nöte habt ihr immer, die Dienste habt ihr immer, aber ich nicht. Herr, ich habe Sehnsucht nach deiner selbst. Und auch zu jubeln, zu lachen, zu freuen, einfach mit dem Herrn zu sein. Ich muss wirklich sagen, ihr Lieben, das habe ich nicht gelernt in China. In China, was ich gelernt habe, ist auch Arbeit für den Herrn. Jesus nachfolgen. Durch alle Verfolgung und Schwierigkeit standhaft bleiben. Ausharren. Was wunderbar ist. Wirklich, das ist eine Reflexion, was ich auch durch den Dienst und durch die Herrlichkeit dieses Hauses auch für Heilung, für Schönheit, für Erweiterung, für Fluss in meinem Herzen empfangen habe. Offenbarung Kapitel 3 ist uns bekannt. Ich kenne deine Werke, deine Mühe, deine Ausharren, die Büße nicht ertragen kannst. Du hast geprüft, ob die sich Apostel nennt und sich nicht sind und hast sie als Lügner und befunden. Und du hast Ausharren, hast vieles ertragen, um meinen Namens willen, bist nicht müde geworden. Wow, eine herrliche Gemeinde. Aber der Herr sagt, ich habe gegen dich, weil er für uns ist. Weil er möchte unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit, unser erster Feuer unterbrennen für ihn. Dass du deine erste Liebe verloren hast. Nicht deine zweite, nicht deine hunderte Millionen, nicht deine und nach 20 Jahren die größte Erkenntnis, was du gewonnen hast, sondern die erste, die Basic-Sachen. Dieser Singen, dieser Tanzen, dieser Fröhlichsein, ihn verliebt sein, ihn zu umarmen, ihn zu küssen und wieder zu fassen, wieder zu beten, wieder großzügig und verschwenderisch in seiner Gegenwart zu sein. Denke daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Im Alltag, wir leben in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir als Kinder Gottes, und wir haben wirklich gelernt, wir leben in Leidenschaft. Wir können auch Leiden ertragen. Besonders Christen, Wir haben gelernt, in Stil, in Schweigen, viel Dinge zu erdulden und auf uns zu nehmen und dann auszuharren und weiterzugehen und hoffen, dass der Herr angreift. Wir haben wirklich auch Standhaftigkeit, bewährte Glauben und Treue, Gott und Menschen zu dienen. Und besonders auch dort, wo ich herkomme, Verfolgung, Anfechtung, Ausgrenzung, Gefängnis, Schmerzen am Körper, aber auch in der Seele. Wir geben nicht auf. Besonders chinesische Christen. Also die Chinesen sind, ich würde sagen, also mein Volk hatte die Gabe, geduldig zu sein. Mein Onkel hat gesagt, der jetzt 76 ist, der ist in Pakistan als Missionar. Und er sagt zu mir, ach, Isaac, alle die uns verfolgt haben, die sind alle gestorben. Auch der, der uns jetzt verfolgt, wir überleben ihn noch. Das beschreibt wirklich die Geduld. Das sind nicht nur ein, zwei Jahre, das ist jahrzehntelang. Ach, den werden wir gehen und wir werden immer noch da sein und fröhlich und das Evangelium predigen, die Gemeinde Jesu auch wieder weitergehen. Und aber ihr Lieben, es gibt auch die Realität des Lebens. Ich möchte nicht zu sehr über die Realität reden, aber ist auch meiner Mama, das habe ich mit Pastor Georg und Irina gesprochen. Mama ist durch viel Verfolgung gegangen, auch Vater. Und ca. 20, also 14 Jahre lang im Gefängnis, mein Vater, plus 10 Jahre lang sich verstärken von den Polizisten. Und das ist ja knapp 25 Jahre lang. Meine Mutter muss allein mich und meine Schwester großerziehen. Und die Nachbarn waren auch nicht immer freundlich und die Geschwister in der Gemeinde waren auch nicht immer leise. Habe immer viele Kommentare und gegeben und die Augenblicke, die unausgesprochene, ja, einfach, das belastet die Seele. Natürlich auch von den Polizisten, von Ungläubigen, aber auch geistliche Kämpfe. Und das hinterlässt auch etwas Spuren. Und deswegen, mein Vater sagt zu mir, und Mama ist mein Schafe. Auch ich, und ich gehe auch immer wieder mit meiner Mutter, ich sage, Mama, wir beten, wir singen. Und auch letztes Jahr, ich bin sehr viel mit meiner Mama durchgegangen, selbst als Sohn. Ich sage, Mama, lass uns heute überlegen, wem können wir vergeben heute? Wem können wir loslassen? Einerseits, ja, wir lassen los, kein Problem, der Herr ist mit uns. Aber die Realität des Lebens ist, es braucht manchmal schon ein bisschen Kraft, wirklich das loszulassen, wirklich sagen, ich vergebe, ich vergesse das. Ich lege das in Gottes Hand. Aber wir gehen auch durch die Realität des Lebens, wir werden verletzt, wir werden verraten, wir werden auch oft enttäuscht, betrogen und verlassen. In Einsamkeit, in der Stelle, wo wir gehofft haben, ach, ich hätte mir gewünscht und den hätte mir geholfen und für mich verteidigt, aber die waren nicht da. Ich bin ein Missionar in Deutschland und ich liebe das deutsche Volk, das Essen und gut, und es gibt andere Völker, die können etwas positiver sein wie dieses, aber jedes Volk hatte seine gute Eigenschaft. Aber wir haben auch unsere Defizite, wo der Herr an uns arbeiten kann. Ja, ich erlebe auch einiges, auch im Gemeindebau. Unsere Geschwister sagen auch viele Dinge und auch E-Mails oder Anrufe und Konfrontationen. Und das bleibt nicht ohne Spuren im Herzen. Und dadurch wird das Herz auch manchmal sogar viel mehr verhärtet, verbietet. Das kann ich wirklich auch selber schreiben. Mein Herz wird immer distanzierender. Auch ein bisschen gleichgültiger. Auch ein bisschen ablehnender. Und langsam, aus vielen Erfahrungen, weil da jemand verletzt wurde, habe ich gelernt, auch eine chinesische Mauer, um mein Herz zu bauen. Nicht einen Tag auf der einen, sondern jeden Tag ein bisschen mehr. nach jedem Grüße und kleinerer Verletzung und Verlassenheit lernt, ach, vielleicht sollte ich doch nicht zu nah, vielleicht sollte ich doch nicht zu sehr mich hinzugeben, vielleicht sollte ich doch ein bisschen so auf eine defensive Haltung zu gehen und weniger geduldiger, weniger barmherziger. Das hat meine Fabiana, meine Frau, zu mir gesagt. Ich sag, der Pastor, mein Pastor, den ich früher kannte, der immer verschwinderisch geliebt hat und ist ein bisschen kälter geworden. Immer noch freundlich, immer noch erschütterte die Hände, immer noch er betet und er singt und er macht, aber ist ein bisschen distanzierter geworden. Ich sage, das stimmt. Und das Erlebnis hat doch etwas mit meinem Herz gemacht. Und je älter wir werden, ich bin 41 geworden, ich muss sagen, muss mir zugeben, viele Sachen, die wir gehofft haben, so zu laufen, und laufen nicht so. Viele Sachen laufen einfach schief. Aber mein Vater hat gesagt, ach mein Sohn, trotzdem Halleluja, trotzdem Halleluja. Trotzdem sei mit Jude, trotzdem preise mit Herrn, trotzdem vor Jesus zu stehen, trotzdem zu seinem Tisch zu kommen, trotzdem in seiner Gegenwart und Opfergabe zu bringen, trotzdem und ihm zu dienen und trotzdem den Heiligtum nicht zu verlassen. Das habe ich vom Papa gelernt. Und wir machen Fehler und wir sind nicht perfekt. Preis mir, es ist wunderbar zu wissen, es gibt nur einen, der vollkommen ist. Ich habe oft zu mir gesagt, Isaac, ich vertraue dir nicht. Das, was dir rauskommt, es gibt Wörter dafür. Und so wie Psalm 16 sagt, Herr, ich habe nichts Gutes in mir außer dir. In mir, es gibt nichts Gutes, das kannst du von mir sagen. Meine eigene Weisheit, meine eigene Könne, meine eigene, das, was mich ausmacht, ich habe nichts Gutes. Aber Jesus ist das Einzige, was gut und vollkommen ist. Deswegen, wenn ich meinen Mund aufmache, ich spreche von ihm, ich spreche über ihn, ich spreche mit ihm, ich singe von seiner Liebe, ich gebe seine Worte weiter. Und das habe ich auch von meinem Papa gelernt. Und er sagte, Isaac, wirklich, mein Papa hat zu mir gesagt, mein Sohn, du bist ein bisschen besser als ich. Ich habe 3 Jahre Schule besucht und du hast 9 Jahre Schule besucht. Mein Papa war wirklich 3 Jahre war in der Schule in China im Dorf. Und ich war insgesamt 9 Jahre. Mehr nicht. Also, deswegen auch sage ich zu meiner Frau, ich sage, vom Bildungsstand her, da habe ich nichts an Menschen weiterzugeben. Die haben alle mehr studiert als ich. Und wir sind in Deutschland, alle sind schlauer als ich. Was habe ich schon zu geben? Und Menschen gesehen, Deutsch, ja, ich rede meine chinesische Deutsch und das Einzige ist, weil ich predige, kann ich einigermaßen sprechen. Weil der Liebe, weil der Gunst des Herrn da ist. Ansonsten, wenn ich normal mit den Menschen unterhalte, es passt oft von vorne bis hinten nicht. Ich sage, Herr, deswegen, ich kann nur von dir erzählen. Du bist das einzige Gute und der einzige Vollkommene, der einzige Schöne und der einzige Ewigliche. Dich davon erzähle und besinge. Aus Verletzungen, aus auch nicht guten Erfahrungen, also ich kann mir widersprechen, mein Herz entwickelt irgendwann einen Zustand der Widerstand. Wirklich so eine Härte. Wenn Gottes Gegenwart da war, so, ja, okay, schön. Weil andere Pastoren besser gepredigt haben, ja, ist auch schön für den. Aber starker Herr, das möchte ich auch. Weil wenn alle anderen getanzt und gejubelt haben und ich sage, ach, okay, ach. Und statt zu sagen, ich gehe mich auf den Knie, ich hebe meine Hände zum Himmel, sage, Herr, das will ich auch. Die Bibel sagt, eine äußere Frömmigkeit, aber innere, deren Kraft verleugne mir. Und ist dieser Herzenszustand nach außen, sah auch sehr, sehr schön aus. Ein Pastor sagt zu mir, und auch in Frankfurt, auch der sagt zu mir, ach, ich sage, ich freue mich, dass die Gemeinde wächst und gedeiht. Und ich sage, ich weiß auch nicht, warum das überhaupt wächst, dass überhaupt Menschen zum Gottesdienst kommen. Und ich sage, ach, ich sage, die Menschen und deine Frömmigkeit ist wunderbar. Ich muss also wirklich mehrere Minuten überlegen, was bedeutet meine Frömmigkeit. Wirklich, ich verstehe, was er sagen wollte. Ich sage, die äußere Frömmigkeit, aber deren Kraft im Inneren und oft ist gar nicht da. Innerlich ein bisschen härter geworden, innerlich ein bisschen schützender geworden, innerlich ein bisschen vermeidender, ablehnender, distanzierter geworden. Wir haben Ruhe gegönnt. Nicht mehr so hingebungsvoll mitzugestalten. Wenn der Herr redet, wenn der Raufruf da ist, wenn der Herr einen Auftrag gibt als Gemeinde und so weiter, sag, ach, lass die anderen erstmal machen. Viele von uns, wir haben so gedient, so viel gegeben und so viel mitgetragen und auch Dinge erlebt. Ich sage, ach, ich mache ein bisschen langsamer. Und heute Morgen der Herr möchte zu dir und zu mir sagen, nicht langsam. Herr, zieh mich hin zu dir, so werde ich rennend dir hinterherlaufen. Rennend, nicht auch ein bisschen spazieren gehen und schauen, was passiert. Herr, du rufst, ich möchte sofort, ich möchte rennend dir hinterhergehen. Halleluja. Und Sonntag für Sonntag, ja, haben wir auch eine Gewohnheit, eine feste Routine entwickelt. Und ich wirklich sage von meinem Herz als Pastor, und haben wir 6, 7 auch eine Bibelschule in der Gemeinde. Oft habe ich gedacht, von was sollen sie überhaupt lernen von mir? Und durch diese festgefahrene Spuren Gottesdienst zu gestalten und da ein bisschen Programm, da ein bisschen singen und beten. Und das wurde Glauben dadurch aufrecht gehalten. Ich habe nicht mal selbst Wasser für mich. Bisschen ein paar Tropfen und es stillt nicht mal meine eigene Hunger, wieso ich die Hunger der anderen stiehle. In Römer Kapitel 6, ab dem 16. Vers sagt, wem wir gehorchen, wem wir uns hingibt, diesen Sklave sind wir. Wollen wir diese schlechten Erfahrungen, und wenn wir uns selbst schützen möchten, wollen wir diese Gleichgültigkeit uns hingeben und sagen, ach, das ist gemütlich, dann werden wir eine Sklave von diesem Fleisch, von dieser Zufriedensein, von dieser Lausam. Und ich habe gelernt, wenn solche Momentum wieder in mein Herzen kommt, ich renne immer wieder zu Papa. Ich renne sofort zu Papa. Ich sage, Herr, es macht Aua. Ich renne sofort zu Baba. Sag Baba, oh Herr, lass es nicht zu tief sinken. Nimm das, bevor diese Nadel, bevor diese Stache zu tief setzt unter der Haut, das nicht mehr rauskriegt. Muss man zu oft zu groß schneiden, damit er das rauskriegt. Herr, zieh jetzt schon raus. Und was ist ein Kreuz? Ein Kreuz ist, wenn unsere eigene Gemütlichkeit, wenn unsere eigenen Verletzungen, wenn unsere eigene Wünsche, unsere eigene Vorhaben, ich habe das und das erlebt, ich habe vor und das, mein Leben zu leben. Aber es gibt Gottes Wille, es gibt Gottes Herz, Gottes Feuer, Gottes Lebendiges, also diese Erweckung. Und wer gewinnt? Wenn wir gewinnen, dann wird niemals ein Kreuz. Und deswegen, ich bete immer, jedes Mal, wenn dieser Kampf und dieser Ringe in mein Herz gibt, ist, oh Jesus, du sollst gewinnen, du sollst gewinnen, du sollst gewinnen. Oh mein Herz, lass Jesus gewinnen. Oh mein Fleisch, lass bloß nicht, dass du gewinnst. Wenn du gewinnst, dann lande ich in Katastrophe. Dann bin ich richtig korrupt. Lass Jesus gewinnen. Lass es das einzige Gute, der einzige Vollkommene, der einzige Ewigliche in unserem Leben, in unseren großen, in unseren kleinen Entscheidungen gewinnen. Ihr Lieben, kommt ihr überhaupt mit? Ja, okay, gut. Und ich bin, also, nicht nur mein Papa kann lange predigen, ich kann immer Herde, also ihn. Mein Vater sagt, ach, mein Sohn, ich habe meine Logik. Weil er manchmal eine Geschichte nach einer anderen hat er nichts miteinander zu tun. Und das Papa sagt, ach, nicht in meiner Logik. Der Herr würde schon richtig in seine Richtung biegen. Trotzdem Halleluja. Amen. Ihr Lieben, trotzdem preis dem Herrn. Trotzdem auf den Knie zu gehen. Trotzdem mit offenem Mund. Und der Herr möchte sie erfüllen. Trotzdem mit erhobenen Händen sagt er, Herr, egal, ich hebe meine Hände hinauf zu dir und schau auf zu dir. Du bist der Anfänger, du bist der Vollender. Ich liebe dich. Trotzdem, Herr, stehe wieder auf. Und vorgestern habe ich mit dem Papa gesprochen. Papa sagt, mein Sohn, weißt du, welcher Psalm ich heute mit der Mama gelesen habe? Ich sage, welcher? Der sagt, ein hoffnungslosester Psalm in der ganzen Psalm. Weiß jemand, welcher Psalm das ist? In den ganzen Psalm, du liest überhaupt keine Licht, keine Hoffnung, keine Ermutigung. Das ist im Psalm 88. Psalm 88. Da steht, oh Herr, meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dir kommen. Neige dein Ohren zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt von Leiden. Mein Leben ist von dem Totenreich nah. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in den Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter die Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an denen du nicht mehr gedenkst, die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in den untersten Grube gelegt, in den Finsternis, in den Tiefe. Auf mir lastest dein Grimm. Du drängst mich mit allen deiner Wogen. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zur Abschau gemacht. Ich bin angeschlossen und kam nicht heraus. Meine Augen ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich an, Herr, pack dich an. Streck meine Hände aus nach dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten wieder aufstehen und dich preisen können? Herr, machst du wieder ein Wunder mit den Toten? Kann diese Finsternis wieder aufstehende Licht werden und dich wieder preisen? Und ich sage, ja, Papa, ja, du hast diesen Psalm gelesen mit der Mama. Und ich sage, ja, Mama hat geweint. Papa sagt, ja, gerade in dieser Situation, er fühlt sich so. Aber er sagt, mein Sohn, Anklage gehört zur Anklage. Vor dem Herrn, nicht vor Menschen. Wand, ja. Und wie heißt der König, der hörte, wie der Herr sagt, ja, du wirst nur so lange leben. Und Hesekia, und er schaut den Wand an. Er redet mit niemandem. Wenn er redet und er meine Anklage, er weine, er macht es vom Herrn. Aber mein Vater sagt zu mir, ja, das habe ich gelesen. Das habe ich mit Mama gelesen. Mama hat die ganze Zeit geweint. Da habe ich mit Mama die ganze Zeit gesucht nach einer Ermutigung aus dieser hoffnungslosen Psalm. Lange gesucht. Ich sage, ja, Papa, was hast du für Licht des Herrn gefunden? Und er sagt, ich habe gefunden, o Herr. O Herr. Und das ist die Ermutigung für uns. Alle einen sagen, das ist ein hoffnungsloser Psalm, aber Mama und ich, wir haben aus diesem Klagen-Psalm Ermutigung für uns empfangen. Trotzdem Halleluja. O Herr! Ich habe dem Herrn alle Zeit vor Augen, Psalm 16. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz, meiner Zunge oder meiner Seele frohlockt. Und mein Fleisch wird in Sicherheit wohnen. denn du wirst mir, ne? Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Wege des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Fühler der Freude. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich da. Ihr Lieben, unter das können wir lernen. Gehorsam, trotzdem Halleluja. In den Kämpfen in unserem Herzens, zwischen Bitterkeit und Süß, zwischen verhärtet sein und empfänglich sein, zwischen Anklage und wieder aufstehen zum Herrn zu kommen, sage Herr, sofort, ich komme zu dir. Und ich habe den Herrn, ich habe dich allerzeit vor Augen. Du bist immer neben mir an meiner rechten Seite. Er streckt seine Hand aus, Psalm 16, 18, er streckt seine Hand aus von der Höhen und er greift mich, er zog mich aus dem großen Wasser. Er rettet mich vor meinem mächtigen Feind und vor meiner Hasse, die mir zu stark waren. Sie hatte mich überfallen zur Zeit meines Unglücks. Sie hatte mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, zur Zeit meiner Verletzung, zur Zeit meiner Verrat, zur Zeit, wenn Menschen schlecht über mich geredet haben, wenn Menschen mich verlassen haben. Aber du, Herr, wurde mir zur Stütze. Du führst mich auch heraus in die Weite. Du befreist mich, denn du hast Wohlgefallen an mir. Denn du hast Wohlgefallen an mir. Der Herr freut sich über uns. Er freut sich. Er freut sich, uns zu retten. Ihr Lieben, und viel, also hier sitzen viele auch Vater und Mutter des Glaubens, vielleicht auch Großväter, Großmütter unter des Glaubens, aber auch geistliche Kinder des Herrn, dieses Hauses. Trotzdem Halleluja. Wenn der Herr in solchen Momenten zu uns redet, sagt er sofort, ich renne zu dir, ich erhebe meine Hände, ich gehe auf den Knie, ich mache mein Herz auf, lass das Herz wieder sprudeln zu dir. Petrus, als Petrus den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu singen anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und Herr Jesus streckt sogleich die Hand aus und er greif ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Mein Herz, warum bist du so zweifelungsvoll? Warum bist du wankelmütig? Vertraue auf den Herrn. Halleluja. Ich lerne vieles wirklich vom Vater. Ich bin auch dankbar. Und er sagt immer zu mir, sagt mein Sohn, es gibt einen, der sowieso immer uns angreift. Mit aller alten Methode, was er gelernt hat. Nichts Neues. Und plus, erleben, ja, und in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Und der Papa sagt, in solchen Momenten ist es wichtig, schnell zum Herrn zu rennen und schnell gehorsam zu sein. Und schnell sein Herz wieder zu öffnen und schnell nicht ganz nach unten zu schauen, dann stürzt man, sondern schnell wieder nach oben zu schauen. Er gibt unserer Seele rechtzeitige Speise. Unser Gott ist ein langsamer Gott. Das habe ich heute Abend noch mit Kinga und Joshua gesagt. Ich sage, er ist ein Jung, sei nicht eilig. Unser Gott ist ein langsamer Gott. Er ist ein Meister darin, an uns zu arbeiten, bis wir die ewige Lektion gelernt haben. Aber es ist gut, schnell zu sein, dem Herrn gehorsam zu sein. Je schneller, desto süßer, je schneller, desto günstiger. Ich war in Russland, in Novosibirsk, und als ein 20-jähriger junger Mann, ich bin in eine kleine Gemeinde gekommen, haben wir gepredigt und gesungen, dann kommt eine Babuschka zu einer Oma und nach vorne hat sich bekehrt und sagt, auf Russisch ja, übersetzt. Warum seid ihr jetzt gekommen? Mein Mann ist gestorben, mein Sohn leidet in dem Gefängnis aus Drogen und so weiter. Warum seid ihr jetzt mit dieser Evangelium gekommen? Ich sage, ja, wir können auch nichts dafür. Aber gut, eins haben wir gelernt, je schneller, je früher, desto günstiger. Halleluja. Ich springe ein bisschen, komme zum Ende und wir schauen drei Könige an, ganz kurz. König Saul. König Saul, er war groß, ein Kopf größer als alle Israeliten. Er war stattlich, er war wunderschön, schöner als alle anderen Söhne Israels. Und König Saul, und er kämpfte gegen alle seine Feinde, Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Philister, und er war siegreich in allem, was er für Krieg geführt hat. Und er hat auch immer wieder Gott gesucht, damit er Krieg gewinnen kann. Solange der Prophet Samuel da war, er war mit. Er ist mitgegangen, mitgebetet, dem Herrn mitgesucht. Und in der Öffentlichkeit war er schön und brav und Gott ehrfürchtig. Aber sobald Samuel nicht mehr da ist und gestorben ist, landet der König Saul in einer Lebenskrise. Er hatte keinen Halt mehr. Er hatte keinen Ratgeber mehr. Er hatte die Verbindung zu Gott verloren, weil Gott war immer so wie der Großvater für ihn, aber niemals sein Vater. Er hatte keine persönliche Beziehung zu Gott gehabt. Und es war so schlimm, da lesen wir in 1. Samuel 28, das ist ein langer Abschnitt, die Geschichte kennen wir uns. Und er war so ratlos und er sagte, such mir jemand, der Tote beschwören kann. Und in der Nacht, und er ist zu einer Frau gekommen und er sagt, was sag mir doch durch den Tod Beschwörungen? Und dann, ja, es ist so, habe ich auch nicht verstanden, warum Samuel von dem Totenreich von unten hochgekommen ist. Und er hat gesagt, ja, Gott ist von mir abgewichen. Er antwortete nicht, weder die Propheten noch durch Träume. Ich habe ihn gerufen, aber er spricht nicht zu mir. Hilft mir. Er war 41 Jahre lang König. Samuel war die ganze Zeit da. Aber er war nur als Zuschauer, Mitläufer, dem Herrn gedient. Er hatte nie dem Herrn Herz zu Herz, ganz nah als seiner Papa, als sein Geliebter, als sein Ein und Alles im Leben aufgenommen. Deswegen, wenn der Helfer weg war, er war komplett ratlos. Und wir möchten niemals seinem Beispiel nachgehen. Sein Leben, das Leben von seiner Sünde, und landete sehr, sehr grausam. So wie Gottes Wort sagt, die sagen, ja Herr, wir haben in deinem Namen das und jenes gemacht, Dämonen ausgetrieben und Wunder vollbracht. Und der Herr sagt, ich habe dich nie gekannt. Es gibt eine Gabe zu dienen. Und es gibt auch eine Gnadengabe, dem Herrn zu lieben und ihm nachzufolgen. Und das brauchen wir auch. König David. Oh, er ist nach einem nach dem Herzen Gottes. Auf den Höhepunkten seiner Macht, seiner Herrschaft ist befestigt, seine Feinde wurde besiegt, er hat Finger an seinen heiligen Tempel, die Material zu sammeln, zu bauen in Jerusalem. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, in den Krieg. Es ist Zeit, in den Kampf zu gehen. Es ist Zeit zu beten. Es ist Zeit, für den Herrn zu kämpfen. Es ist Zeit, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu predigen, nicht auszuziehen. Es ist Zeit, und vor dem Herrn zu stehen. Was macht er? Er schickt andere Leute hin. ach, ich habe genug gedient, ich habe genug gesehen und ich habe genug Leute geschult, die sollen machen und die sollen für mich Gott suchen, die sollen für mich kämpfen und so weiter. Und er schläft. Und am Abend steht er auf und auf dem Dach seines Hauses hat er eine Frau gesehen. Und er wurde ein Ehebrecher, er wurde ein Mörder von einer seiner besten General. Und der Apostel Paulus sagt, in 2. Timotheus Kapitel 4, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs, also meiner Todesnah, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe einen Lauf vollendet, ich habe den Glaube bewahrt. Ich wünsche mir, bis zum Schluss meines Lebens, ich folge dem Herrn nach, ich diene ihm. Zu meinem 41. Geburtstag, also die Lili Keller, ja, Lilo Keller. Und wir haben uns auch hier kennengelernt. Und sie hatte Papa angeladen. Und das war ein wunderbares Wochenende in der Schleife. Und das war genau an dem Tag, wo ich 41 wurde. Und am Vormittag waren wir in der Gemeinde. Und Abend war ich auch. Nachmittags habe ich gesagt, ich nehme ein bisschen Zeit, um dem Herrn auf dem Hotelzimmer zu suchen. Da habe ich das Leben von Apostel Paulus gelesen. Zum Schluss seines Lebens. Ich sage, ich möchte lesen, was hat Apostel Paulus zum Schluss seines Lebens gesagt? Und hier liest man auch weiter. Er hat einen guten Kampf geglaubt, den Glauben bewahrt. Und er sagt weiter zu Timotheus, beeil dich, bat zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen. Er liebt den Zeitlauf dieser Zeitalter, ist nach Thessalonicher gegangen. Kretzens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist nützlich für mich. Und er hatte weiter gesagt, 14, Alexander, der Schmied, hatte mir vieles Böses erwiesen. 16, bei meiner ersten Verteidigung, also vor der Stadt, stand mir niemand bei, sondern alle haben mich verlassen. Ich habe wow, der größte Apostel, der muss doch einige Menschen um sich haben. Aber zum Schluss seines Lebens, niemand stand ihm bei. Viele haben ihn verlassen. Niemand verteidigt ihn. Aber er sagt, trotzdem, Halleluja, der Herr aber stand mir bei und stärkt mich. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk, Vers 18, und mich in sein himmlisches Reich hinein retten. Halleluja. Ihr Lieben, und egal wie wir, ob wir 10 Jahre, 50 Jahre dem Herrn schon dienen, und der Herr steht uns bei. Und der Herr wird uns retten. Lass uns weiterhin mit einem empfänglichen Herzen, ein softes Herz und ein fröhliches Herzen, ein leichtes Herzen, dem Herrn zu dienen. Die Kraft nicht zu verlieren, unsere Hände zu erheben, unser Knie sollte nicht hart werden, vor ihm zu beugen, unsere Zungen sollte nicht hart werden, sondern weich zu singen, zu beten von seiner Freundlichkeit. Zum Schluss König Salomo. Erster König, Kapitel 3, der sagt, König Salomo liebt den Herrn, so dass er die Ordnungen seines Vaters David liebte. Jedoch brachte er auf die Höhen, die Bergen, Schlachtopfer und Rauchopfer dar. König Salomo, er liebt den Herrn. Er liebt auch in den Ordnungen seines Vaters. Warum? Weil er so lange in der Ordnung seines Vaters lebt und das weitermacht, was sein Vater gemacht hat, und sein Thron ist befestigt. Seine Macht ist sicher. Seine Ehre ist da. Sein Einfluss vermehrt sich. Das bringt ihm nur Vorteil. Er liebt den Herrn. Er macht auch Gutes, folgt dem Herrn nach. Jedoch bracht er auch Opfer an die Götzen. Salomos Herz, er ist im Haus des Herrn aufgewachsen. Ich meine, das kann ich auch ein bisschen verstehen. Sein Herz war geteilt für den Dienst des Herrn, aber auch mit was anderes. Eine ungestillte Sehnsucht in seinem Herzen, eine Bewunderung an die Religion, an die Götzenanbetung der Nationen, seiner tausenden vornehmen Frauen. Die Art und Weise, wie die Israeliten immer Gott angebetet hat, das hat er Jahr für Jahr, jeden Tag gemacht. Vielleicht jedem Mann, er hatte Finsternis in seinem Herzen zugelassen. Und diese Finsternis bringt neue Gier, Bewunderung. Oh, guck mal die Moabiter, guck mal die Chinesen, guck mal die Araber, guck mal das und jenes. Und ihren Anbetung an ihren Götzen. Manchmal ist es viel blutiger, viel leidenschaftlicher, viel radikaler. Die brennen sogar ihre eigenen Kinder für ihren Dämonen. Oh. Und vielleicht hat Salomo angefangen, auch in seinem Herzen immer mehr Raum zu geben, das, was seine Nebenfrauen, seine Prinzessinnen für angebetet haben, Finger ein, Tempel und Opferplatz auch für die Götzen zu bauen. Und dann weiter lesen wir in 1. König Kapitel 11, da steht da, König Salomo liebte viele ausländische Frauen. An diesem hing Salomo mit Liebe. Vers 3. Er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Wie hat er das gemacht? Es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigte seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das sein Herz seines Vaters David. Vers 8. Ebenso macht er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Götzen Rauchopfer, Schlagopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israel, abgewandt hatte. Es gibt auch dieses alte Lied, gib mir ein ungeteiltes Herz. Und das ist wirklich eine Reise, die ich auch gemacht habe. Und ich bin ein bisschen anders aufgewachsen. Und als ich herkam in Europa und durch die Welt reiste, und da habe ich viele andere Dinge erlebt. Ich sage, wow, schön, herrlich. Wenn man nicht aufpasst, dann kommt der Finsternis, schleicht in den Herzen rein und er nimmt immer mehr Raum. Und das Herz wurde immer dunkler, düster. Man fing an, das Herz mit anderen Göttern, mit anderen Zielen, mit anderen Träumen, mit einem anderen Fokus, mit einem anderen Schwerpunkt zu teilen. Und dann, wir beten immer noch Gott an. Aber weil das Herz mit anderen Schwerpunkten und Fokus geteilt ist, dann ist unsere Anbetung eigentlich verliert sein Gewicht. Früher war das Herz so ran, oh Jesus, du bist ein und alles für mich. Und jetzt ist es auch, Herr Jesus, du bist jetzt nur den 30%, vielleicht hochkommt 60%. Und wenn es noch besser wird, 70%, oh, ich liebe dich, aber ich liebe auch das und das und das und das. Vers 9. Der Herr zweimal ist ihm erschienen und ihn in dieser Sache geboten hatte, ihn nicht an den Göttern nachzugehen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Und ich sage, wow, zweimal Erscheinung vom Herrn selbst, weil ich einmal das habe, wenn der Herr selbst zu mir kommt, dann bin ich schon so zufrieden. Ich meine, wir erleben Gegenwart Gottes oft, aber hier leben, lesen wir von einem Schein. Vielleicht kommt der Herr in seiner Vollgestalt ihm entgegen. Sagt er, hey, König Salomo, das ist nicht gut. Hör auf, das zu machen. Der Herr liebt ihn so sehr. Komm in seiner Gegenwart, mit seiner Selbst. Aber selbst dann, er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm verboten und geboten hatte. Der Herr war zornig. Und Salomo, sein Vater hatte ihm so viel Gold, die Silber war so viel, so die Steine rings um Jerusalem. Und er hatte so viel Militärkraft. Er musste überhaupt keine Nebenfrauen heiraten. Und keiner wagt sich, ihn anzugreifen. Aber für ihn, er sagt, je mehr Nebenfrauen, je mehr Allianz, desto sicherer. So wie die Versicherung in Deutschland. Der Herr allein reicht nicht aus. Und vielleicht auch die Anbetung Jahwe allein reichen nicht mehr aus. Seine neue Gier, seine geteiltem Herzen mit den Göttern und hat ihn zu den Finsternis hingezogen. Mose sagt, Herr, wenn du nicht selbst mit uns gehst, so führ uns nicht von hier aus. Wo soll die Menschen erkennen, dass wir deine Kinder sind? Nicht, dass du mit uns bist? Und wirklich, ohne zu übertreiben, bevor die intensive Beziehung wieder da ist, auch hier zu Pastor Georg und Irena, ich habe in Frankfurt Gemeinde gebaut, Ende 2016. Da habe ich wirklich viele Methoden versucht. Viele Seminare, Training und Programm. Und dann manchmal habe ich die Vision von Megachurch übernommen für eine 20-Mann-Gemeinde. Ich wurde so müde. Und wirklich, durch dieses Haus, durch die Herrlichkeit dieses Hauses habe ich gelernt, nur den einen einzigen nachzugehen, Jesus Christus, mit einer verschwenderischen Liebe und Fokus und Aufmerksamkeit, ihn zu lieben. Also als Chinese und auch als Missionar und ja, schleichend, das ist auch viel Menschenfurcht. Auch Dinge zu machen, um Menschen zu gefallen, damit das überhaupt funktioniert. Wirklich, dieser Zuversicht. Und da habe ich viel von diesem Haus empfangen. Und ehrfürchtig sollen wir allein und einzig vor Christus sein. Niemand anders. Und die Aufgabe ist wichtig, 2-3 Millionen Menschen zu führen, in das verheißene Land zu führen. Das heißt, Land anzunehmen. Oh, was für eine herrliche Vision, eine herrliche Aufgabe. Aber selbst das ist eine Nichtigkeit zu vergleichen. Herr, wenn du nicht mit uns gehst, wir machen nichts. Wir gehen nirgends. Der Merkmal als ein Kind Gottes, als ein Diener Gottes ist, Herr, dass du mit uns bist. Halleluja. Ich wünsche, dass unser Dienen immer süßer, immer honiger wird gegenüber unserem Herrn. Halleluja, Halleluja. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, dich kennen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kenne mehr und mehr, dich kenne mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dir dienen. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr. Das höchste meines Lebens ist, lass uns nochmal singen, dich lieben. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich liebe mehr und mehr. Dich liebe mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Nochmal dich lieben. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich liebe mehr und mehr. Dich liebe mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben. Wenn wir das singen und ich höre, wie der Herz uns sagt, dien dem Herrn, dank Gott. Dien dem Herrn, dank Gott. Mit Freude und mit Süßlichkeit. Und mit einem sanftigen Herzen, mit Leichtigkeit. Das höchste meines Lebens ist, der dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, der dienen, Herr. Der diene mehr und mehr. Der diene mehr und mehr. Das höchste meines Nen, Herr, dir dienen. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir diene mehr und mehr. Dir diene mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, der dienen, Herr. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Er ist so gut. Zu mir singe, Gott ist so gut, Gott ist so gut, Gott ist so gut, er ist so gut zu mir. Singe zu unserem Herzen, sag mein Herz, singt. Dass Gott in allem, was er tut, in all den Jahren, in all die Herausforderungen, und der Herr ist immer gut. Seine Absicht ist immer gut. Lass dir mein Herz süß werden, leicht werden und unter kindlich werden und zurückkehren zu dem frischen Esseliebe. Gott ist so gut. Gott ist so gut, Halleluja. Gott ist so gut, er ist so gut zu mir. Sing es noch einmal. So gut, Halleluja. Gott ist so gut, Halleluja. Gott ist so gut, er ist so gut zu mir. Gott hat mir gerade diesen Vers gegeben, Matthäus 12, Vers 29, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Halleluja. Und weißt du, das ist die Quintessenz eigentlich dessen, was Pastor Isaac gesagt hat. Weißt du, wenn wir aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus leben, wenn wir aus dieser Beziehung heraus leben mit ihm, dann bleibt das Joch leicht. Es wird schwer, wenn wir eigene Kraft verwenden. Es wird schwer, wenn wir uns nur noch um den Dienst drehen. Es wird schwer, wenn wir uns nur noch um die Dinge dieser Welt drehen. Es wird schwer. Weißt du, das ist genau, der Feind will es dir genau umdrehen. Er will dir sagen, komm, beschäftig dich mit was anderem als mit mir. Beschäftig dich mit den Dingen des alltäglichen Lebens mehr. Beschäftig dich mit dem Fernseher. Beschäftige dich mit was weiß ich was, Urlaub und schönen Dingen und so weiter. Und das sind alles ja Dinge, die nicht per se schlecht sind. Aber weißt du, er möchte dich ablenken, weil er weiß genau, dann, wenn du aus dieser Gemeinschaft mit Gott kommst, dann, wenn du aus dieser Gemeinschaft mit Gott fällst, dann, wenn diese Gemeinschaft mit Gott trocken wird in deinem Leben, dann wird letztendlich alles tatsächlich schwer und du versuchst vielleicht immer weiter dem nachzujagen, ja, ich will aber diese Leichtigkeit. Vielleicht sagst du, ja, okay, ich muss einfach den Dienst erstmal aufhören, um einfach den Herrn zu suchen. Weißt du, lass dich nicht belügen. Such den Herrn und diene ihm weiter. Amen. Und lerne dein Leben in die Balance zu bringen, aus dem Herrn heraus zu leben. Weißt du, permanent, jeden Tag aus dieser Frische des Geistes heraus zu leben. Aus dieser Frische des Lebens herauszuleben. Weißt du, er hat gesagt, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja. Und da ist eine Leichtigkeit, weißt du, in ihm. Da ist eine Leichtigkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Da ist eine Leichtigkeit, die kommt auf alles, was du tust. Egal, ob es geistlicher Dienst ist oder ob es ist, dass du deinen Kindern die Windeln wechselst. Oder ob du bei dir am Arbeitsplatz dein Mann und deine Frau stehst. Weißt du, es wird alles leicht, es wird alles schön aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. Halleluja. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, irgendwie bin ich aus dieser Gemeinschaft, aus dieser ersten Liebe rausgekommen. Weißt du, es ist manchmal fein, die Nuancen sind fein. Und manchmal merkst du es selbst zuerst gar nicht. Manchmal muss dir es jemand anders sagen. Manchmal merkt es keiner um dich herum, aber du weißt es in deinem Herzen und du spürst es in deinem Herzen, dass nicht mehr dieser frische Durchfluss ist, dass nicht mehr diese Frische in deinem Leben ist, dass nicht mehr dieses Sprudelige da ist. Weißt du, so hat Gott dich berufen. Weißt du, ich habe gesagt, Gott hat uns berufen, Überfließer zu sein. Er hat uns nicht berufen, irgendwelche so Tröpfchenverteiler zu sein, sondern er hat uns berufen, Überfließer zu sein. Und wenn du merkst, einfach in deinem Herzen ist einfach diese erste Liebe, diese Frische der Beziehung weniger geworden, dann einfach gerade jetzt, komm einfach nach vorne, komm einfach zu ihm, lass uns einfach noch mal kurz ihm begegnen. Lobpreisteam kann nach oben kommen und Gott möchte ein Werk tun, einfach an unseren Herzen. Ihr könnt das Pult nach oben nehmen, dann ist hier vorne Platz. Ja, Halleluja, ich gehe nach oben und dann kannst du einfach dem Herrn begegnen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das. Kommt einfach nach vorne, wenn du sagst, jawohl, ich möchte einfach da neu dem Herrn begegnen. Ich möchte neu einfach wirklich mein Herz ihm geben. Ich möchte neu diesen frischen Fluss haben in meinem Leben. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie wirklich diese, wie Pastor Isaac gesagt hat, diese Süße der Gemeinschaft mit ihm erlebt. Diese Leichtigkeit, diese Frische, weißt du? Es gibt so viele Dinge, die dir wichtig erscheinen, aber Wie hat Jesus gesagt zu Martha? Er hat gesagt, eines aber tut Not. Eines ist wirklich wichtig. Eines ist wirklich wichtig. Und dieses eine ist, dein Herz vor Jesus auszuschütten und ihn dich lieben zu lassen. Ihn zu lieben und dich von ihm lieben zu lassen. Das ist das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Das ist das, worauf es wirklich ankommt. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns einfach dem Herrn hingeben. Lass uns einfach ihm einfach, weißt du, lass uns, es beginnt bei ihm. Es beginnt nicht bei uns, nicht indem du etwas tust, beginnt es, sondern es beginnt bei ihm. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es beginnt bei ihm. Und er ist mehr als bereit, dich zu lieben. Er ist mehr als bereit, dir zu dienen. Er ist mehr als bereit, sein frisches Öl über dich auszugießen. Halleluja. Sein frisches Salböl. Oh, seine frische Liebe, seine frische Fülle, seine frische Freude auch. Halleluja. Also trotzdem Halleluja hast du gehört. Und Halleluja heißt gelobt sei der Herr. Weißt du, und es ist wichtig, weißt du, dass du nicht nur das Wort sagst, dass du nicht nur sagst, ja, Halleluja, Halleluja, trotzdem Halleluja, sondern dass du es wirklich sagst mit diesem Geist, der da drauf ist. Nämlich dieser Geist des Lobpreises, dieser Geist der Freude, weißt du, dieser Geist einfach, der wirklich verbunden ist mit dieser Freude, die vor dem Angesicht Gottes ist. Weil du einfach vor seinem Angesicht bist, Herr. Danke, Vater, dass wir heute Morgen vor deinem Angesicht sein dürfen, Herr. Und dass wir dir begegnen dürfen, Herr. Und dass du die Freude deines Heils in unseren Herzen wiederkehren lässt heute Morgen. Ganz neu einziehen lässt. Die Freude an deiner Liebe, Herr. Die Freude an deiner Gnade, Herr. Die Freude an deiner Erlösung. Die Freude an deiner Fülle, Herr. Oh, die Freude an deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du uns diese Freude wiederkehren lässt in unseren Seelen, Herr. I surrender. Yeah. Vater, ich danke dir, dass du auf den Schrei unseres Herzens antwortest, Herr. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, setz dich frei über jedem Einzelnen hier, Herr, der sich jetzt ausstreckt nach dir, auch über jedem, der über Livestream zuschaut, Herr. Ich setze frei eine neue Frische in unserer Gemeinschaft mit dir, Herr. Eine neue Freude, eine neue Fülle, einen neuen Zug hinein in die Gemeinschaft mit dir, Herr. Oh, eine neue Begeisterung, Herr, von dir, die ankommt bei uns, Herr. Ja, wie es heißt in Zephania 3, Vers 17 oder 4, Vers 17, er jauchzt über dich mit Jubel, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe. Danke, dass du uns begegnest in deiner Liebe, Herr. Danke für eine neue Frische in unserer Zeit mit dir, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für eine neue Freude, Herr, für eine neue Inspiration, Herr, für eine neue Kindlichkeit, Herr, eine neue Kindlichkeit in unserem Glauben, Herr, eine neue Leichtigkeit, Herr. Oh, eine neue Leichtigkeit, Herr. Oh, eine neue Leichtigkeit, Herr. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass in deiner Gegenwart jede Last abfällt, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekaramando Korabasanda la la la la. Für einen neuen Durchfluss, einen Durchfluss deines Geistes in unserem Leben, Herr. Einen Durchfluss deines Geistes in unserem Leben, Herr. Oh, einen Durchfluss, Herr. Danke, Herr, dass jede Mauer, selbst die chinesische Mauer, fällt um unsere Herzen herum, Herr. Halleluja, Herr. Danke für einen Durchfluss, Herr, von oben, Herr. Ein Durchfluss durch uns, Herr. Danke, dass jeder Pfropfen, jeder Stopfen aus unseren Herzen rausgeht, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Alles, was den Durchbruch der Liebe des Vaters hindern will. Oh, danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass da Freiheit ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, oh, oh, oh. Oh, halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, oh. Oh, danke, Herr, dass du jedem von uns, ich sehe das gerade so im Geist, wirklich ein Geist der Weisheit, dass du jedem von uns einen Geist der Weisheit und der Klarheit gibst, wie das richtige Maß zwischen Aktivität und einfach Sein und Zeit vor dem Herrn ist. Halleluja, wie das richtige Maß ist. Und damit meine ich jede Form von Aktivität. Jede Form von Aktivität. Nicht nur Dienst für Gott, sondern jede Form von Aktivität. Wie ist das richtige Maß zwischen deiner Zeit mit dem Herrn, wo du dich im Herrn freust, wo du einfach Zeit ausgesondert hast mit dem Herrn, wo du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben, wo du dich freust vor ihm, wo du ihn anbetest, wo du ihn lobst, wo du Offenbarung aus seinem Wort bekommst, wo er zu dir reden kann. Das richtige Maß im Vergleich zu deiner Aktivität. Halleluja. Es sieht bei jedem von uns etwas anders aus. Aber ich setze jetzt frei in dir den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, den Geist der Klarheit. Oh, empfange diese Klarheit gerade jetzt in deinem Herzen. Halleluja. Und du wirst es wissen. Du wirst es wissen. Du wirst genau wissen, wann du auch Nein sagen musst zu Aktivitäten. Wenn du vielleicht sogar zu deinem Ehepartner sagen musst, hey, wenn du einen ausgeglichenen Ehemann oder eine ausgeglichene Ehefrau haben möchtest, dann gib mir jetzt einfach diese Zeit mit dem Herrn. Dann gib mir jetzt einfach diese Zeit. Oder es vielleicht auch deinen Kindern sagen musst, hey, der Papa, die Mama braucht jetzt einfach mal Zeit mit dem Herrn. Und ich sage damit nicht, dass du das benutzen sollst als ein Vorwand, um dich deinen Pflichten zu entziehen. Aber es gibt aber diesen Punkt, weißt du, wo du den Menschen um dich herum nicht mehr gut tust, wenn du nicht ausgeglichen bist, wenn du nicht erfüllt bist vom Herrn, wenn du nicht erfüllt bist, frisch erfüllt bist von seiner Offenbarung, frisch erfüllt bist mit seiner Freude, frisch erfüllt bist mit seinem Strom. Halleluja. Oh, und er wird dir das zeigen. Er wird dir zeigen, Grenzen zu setzen. Er wird dir zeigen, Ja zu sagen, und er wird dir zeigen, Nein zu sagen. Er wird dir sagen, ja, das geht und das geht nicht. Er wird dir das richtige Maß geben, sodass permanenter Durchfluss in deinem Leben ist. Permanenter Überfluss in deinem Leben ist. Dass du aus dem Überfluss lebst. Halleluja. Halleluja. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja, und ich bete noch etwas. Ich sehe das noch in dem Zusammenhang. Ich breche auch jede Menschenfurcht. Jede Menschenfurcht über den Söhnen und Töchtern Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und du lebst aus der Beziehung zu ihm heraus. Und aus der Beziehung zu ihm heraus weißt du, wann du Nein sagen musst. Und aus der Beziehung zu ihm heraus weißt du, wann du Ja sagen musst. Und aus der Beziehung zu ihm heraus weißt du, wann du nachgeben sollst und weißt du, wann du klar sein sollst. Und aus der Beziehung zu ihm heraus weißt du, was du sagen sollst und du weißt, was du nicht sagen sollst. Aus der Beziehung zu ihm heraus. Du wirst nicht gelebt von Menschen. Ich breche das. Ich breche jedes Joch von gelebt werden von Menschen. Egal wer das ist. Ob das Menschen sind in deiner Familie. Ob das Menschen sind in deinem Freundeskreis. Ob das Menschen sind, denen du dienst geistlich. Ob das Kollegen sind, Chefs sind, was auch immer. Menschen, die Erwartungen an dich haben. Du wirst nicht gelebt von Menschen. Sondern du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes und du wirst gelebt von ihm. Und da ist Freude, da ist Freude drin. Oh, da ist Freude drin, da ist Freiheit drin. Halleluja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, wo Söhne und Töchter in ihrer Beziehung zum Herrn leben und aus ihrer Beziehung zum Herrn leben, da ist Freiheit. Oh, und da hast du immer eine frische Salbung, die du weitergeben kannst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Halleluja. Gott ist so wunderbar. Oh, danke, Vater, für dein Wort heute Morgen, Herr. Oh, danke für Pastor Isaac, Herr. Danke, Herr, für die ganze Familie. Liu, Herr, danke, Vater, für deine Familie in Frankfurt, eine geistliche Familie, die Gemeinde dort in Frankfurt, Herr. Herr, lass wirklich immer einen frischen Wind wehen, Herr, in dieser Gemeinde. Einen frischen Wind des Geistes. Ein frischer Wind, der befeuert ist, der angefacht ist. Aus dieser Intimität mit dir, aus dieser Gemeinschaft mit dir, von oben her, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Bist du gesegnet? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Oh, preis den Herrn. Vielen Dank, Pastor Isaac, für das Wort. Halleluja. Es ist, weißt du, du brauchst es immer wieder. Halleluja, das ist so entscheidend. Das ist der Punkt. Was ich habe es auch gestern auf der Konferenz in Coburg, da habe ich gesagt, also das Christsein, es geht immer wieder nur darum, zurück zu den Basics. Es geht um die Basics. Also es sind nicht die komplizierten Sachen. Es sind nicht die hochtheologischen Geschichten und es ist auch nicht die mega out there Offenbarungen, was weiß ich, von den sieben Hörnern des Antichristen oder sonst irgendwas. Verstehst du? Es sind die Basics. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Vater, für dieses Wort, Herr. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Jetzt möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, einfach auch hineinzusäen in diesen Boden, wirklich ein Saatkorn zu säen. Wir wollen auch ganz besonders natürlich Pastor Isaac segnen und die Gemeinde in Frankfurt. Aber wir wollen auch Bruder Jün segnen und seine Frau. Einfach, dass sie auch in dieser Zeit, wo einfach viele Dienste jetzt ausfallen, dass sie umso mehr gesegnet sind, trotzdem gesegnet sind. So wollen wir einfach in ihren Dienst hineinsehen. Genau, kannst du wieder runternehmen, das Pult. Halleluja. Genau. Dass sie wirklich in allem gesegnet sind und in allem Überfluss haben. Und so, lass uns einfach den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, was dürfen wir säen? Was dürfen wir säen auch in diesen Dienst hinein? Was dürfen wir säen, dieses Werk hinein, auch Back to Jerusalem, wo sie ja auch dafür stehen, eine weltweite Missionsbewegung, all diese wunderbaren Sachen, die sie machen. Lasst uns einfach den Heiligen Geist fragen, was willst du, dass wir tun? Und dann sei gehorsam, ja? Das kannst du von chinesischen Christen lernen. Gehorsam. Der Heilige Geist spricht abends, du sollst Missionar sein in, was weiß ich, in Pakistan. Am nächsten Morgen stehen sie schon mit gepackten Koffern da. Das ist chinesischer Gehorsam. Halleluja. Amen. Und so solltest du auch sein. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, was du tun sollst, dann tu es, ohne nachzudenken. Tu einfach, was er dir zeigt. Halleluja. Okay, wir geben hier vor Ort, wir geben die Eimer durch. Du kannst in bar geben oder mit der Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du die Verpflichtungserklärung, die Infos nutzen, die dir eingeblendet werden. Per PayPal kannst du geben, per Überweisung oder per Kreditkarte. Also nutz die Möglichkeiten, die eingeblendet sind. Okay? Also gebt die Eimer durch hier vor Ort und jeder einfach fühl dich frei, einfach zu säen, zu geben, was er dir zeigt. Und während ihr den Eimer durchgebt, möchte ich noch mal ganz besonders hinweisen auf unsere kommende Pfingstkonferenz. Ja, ich glaube wirklich, diese Konferenz nächstes Wochenende wird vielleicht das Stärkste werden, was wir je erlebt haben, weil wir spüren wirklich, seit Monaten haben wir dieses Thema Erweckung, Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer und Gott ist wirklich dabei, da etwas Neues freizusetzen und am Donnerstag habe ich schon vorgelesen, aber ich möchte es nochmal vorlesen in diesem Zusammenhang, dieses Zitat aus Gottes Generäle von Robert Sliaden, wo er aus dem Leben von John G. Lake berichtet. Isaac hat ihn vorher auch erwähnt, John G. Lake. Und von ihm heißt es da in dieser Biografie, während Lake in Portland wohnte, Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, hatte er eine Vision, in der ihm ein Engel erschien. Dieser Engel schlug die Apostelgeschichte in der Bibel auf und deutete auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und sagte, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach. Das heißt, es ist nicht eine einmalige Sache vor 2000 Jahren, der wir immer mal wieder gedenken, sondern strebe danach. Kämpfe darum. Lehre die Menschen dafür zu beten, denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Amen. Halleluja. Es ist die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer, in die wir immer wieder neu einsteigen müssen, die wir immer stärker empfangen dürfen und die wir uns auch bewusst machen dürfen, wo wir sie empfangen haben, sodass wir wirklich im Vollmaß dessen gehen, wozu Gott uns bestimmt hat und wozu er uns befähigt hat. Und nächstes Wochenende an Pfingsten, ich sage euch, das britzelt, Halleluja. Astrid hat mir gesagt, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so viele Anmeldungen, wie wir noch nie für eine Konferenz zu diesem Zeitpunkt hatten. Also, es wird sehr voll werden. Melde dich an. Es kostet nichts, dich anzumelden. Melde dich an, aber wir müssen wissen auch, weil wir können ja hier verschiedene Wände aufmachen und so weiter. Und wir müssen wissen, welche wir alle aufmachen, damit alle genügend Platz haben. Also, melde dich an, so schnell wie möglich. Aber selbst das ist begrenzt. Also, wir kriegen hier etwa 800 Leute rein, aber dann wird es knapp. Wir hatten schon bei der letzten Konferenz im Herbst hatten wir schon über 800 Anmeldungen. Wenn die alle gekommen wären tatsächlich oder alle gleichzeitig gekommen wären, so muss man sagen, weil manche kommen ja dann zu einer Veranstaltung, dann wäre es schon schwierig geworden. Also, melde dich an, dann bist du dabei, okay? Dann hast du deinen Platz sicher. Preist den Herrn. Also, Pfingstkonferenz nächstes Wochenende. Halleluja. Okay, seid ihr durch mit der Sammlung? Gut, dann segnen wir die Sammlung. Vater, danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gegeben hat, für jeden Einzelnen, der gesät hat, der investiert hat, auch in diesen Boden, Herr. Von Pastor Isaac, Bruder Jün, Herr, Back to Jerusalem, all das, was sie tragen, Herr, danke, Vater, die Gemeinde in Frankfurt, Herr, danke, Jesus, Herr, dass diese Saatkörner, Herr, mächtig Frucht bringen werden, Herr, 30-fach, 60-fach, 100-fach und darüber hinaus, Herr, 5 Brote, 2 Fische wurden gegeben und wir sagen 12 Körbe zurück zu jedem Geber, in Jesu Namen. Amen, sag ich, empfange es. Also geben ist immer gleichzeitig empfangen. Also deswegen liebe ich geben, weil ich weiß immer, wenn ich gebe, weißt du, dann gebe ich nicht irgendwas weg, sondern dann investiere ich. Und geben setzt wieder Empfangen frei. Halleluja. Segne immer noch die Tücher und Kleidungsstücke. Weißt du, den Herrn, danke, Vater, für jeden, der heute nicht hier sein kann, Herr, aber den du berühren möchtest mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Kraft, Herr. Danke, Vater, dass diese Kraft durch diese Kleidungsstücke und Tücher auf die Kranken kommt, Herr, dass die Kranken gesund werden, Herr, dass Dämonen ausfahren, dass Tote auferweckt werden, dass Verlorene errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke dafür, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken, Herr. Wir preisen dich, Herr. Herr, wir preisen dich, dass deine Herrlichkeit außer Raum und Zeit wirkt. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Noch ein Zeugnis gebe ich euch weiter, weil wir lesen ja immer wieder Zeugnisse von E-Mails vor. Ich habe wieder einen ganzen Stapel von Zeugnissen. Hier ist ein starkes Zeugnis. Seit einigen Jahren hatte sich meine Sehkraft deutlich verschlechtert. Ich ging zum Augenarzt, habe meine Augen untersuchen lassen. Der Arzt hat mir verkündet, dass ich an beiden Augen den grauen Star habe. Ein Auge ist in sehr schlechtem Zustand und nicht mehr operabel. Als ich diese Diagnose hörte, erfüllte mich der Heilige Geist, sodass ich nur lachen wollte. Eieieiei, damit hättest du jetzt nicht gerechnet. Ha? Halleluja, aber so ist der Heilige Geist, genau entgegengesetzt. Amen. Und dann schreibt sie weiter, im März 2025 war ich im Herrlichkeitsgottesdienst in Nürnberg. Da waren wir in der Meistersingerhalle. Unterwegs im Auto haben wir für meine Augen gebetet. Als wir ankamen und Lobpreis unserem Herrn gesungen haben, hatte Pastor Georg ein Wort der Erkenntnis, dass Gott eine Person mit grauem Star heilen möchte. Ich kam nach vorne und wurde während des Gebets von Pastor Georg sofort geheilt. Ich konnte sofort sehr klar sehen. Jetzt kann ich das Kleingedruckte lesen. Meine Augen sehen nicht mehr so trüb aus. Das heißt, die Augen sahen schon aus. Von außen auch trüb, durch diese Linsentrübung waren sie schon äußerlich trüb. Halleluja. Ich danke Jesus und eurem Team. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken.